Doch jetzt ist die Menschheit bereit für mehr. Sie ist bereit für... Arschkrebs. Arschkrebs. Dirns. Oh. Feast on the gummy, feast on the gummy, feast on the gummy, feast on the gummy.